Neulich ist der Pumuckl wieder den ganzen Vormittag in seiner Schaukel gesessen. Und wisst ihr warum? Weil er ungeheuer nachgedacht hat. Er hat überlegt, woher es kommt, dass er sich so oft langweilt und der Meister Eder nie. Und da ist ihm ein Licht aufgegangen. Das musste daran liegen, dass der Herr Eder eben Schreinermeister ist. Nun hätte ja wohl der Pumuckl dem Meister Eder hier und da durchaus etwas helfen können, aber helfen war nicht gerade das, was dem Pumuckl besonders unterhaltend vorkam und außerdem die ungeheure Gefahr, dadurch einem Heinzelmännchen ähnlich zu werden. Arbeiten, helfen, fleißig sein, das ist gar nichts für Kobolde. Aber ob Schreinern etwas für Kobolde ist, das war die Frage, die den Pumuckl ungeheuer bewegte. Als der Meister Eder eine Schnaufpause einlegte, fragte deshalb der Pumuckl vorsichtig: Du, sag mal, gibt es eigentlich Schreinermeister Heinzelmännchen? Schreinermeister Heinzelmännchen? Ja. Ja, also ich habe noch keins gesehen. Warum? Ja, weil ich nämlich auch noch keins gesehen habe. Ja, da brauchst du keine Angst haben. Da herin ist keins. Ich habe ja auch keine Angst, dass da herinnen eines ist, sondern dass ich habe ja nur Angst, dass, weißt du, dass du mich mit einem Heinzelmännchen verwechseln könntest. Nein, die Gefahr besteht nicht. Schließlich arbeiten die ja, ne? Ja, das ist es ja. Eben. Und da kann ja unser Eins sich doch nicht genauso benehmen. Da muss sich ja ein Nachfahre der Klabautermänner einfach tagelang langweilen, weil er sonst mit einem Heinzelmännchen verwechselt wird. Du wirst doch nicht behaupten, dass du gern was arbeiten tätst. Ich weiß nicht, ob ich das behaupten werde. Also ich weiß bloß, dass es mir so langweilig ist, dass ich ganz traurig werde. Ach so. Und mir ist es oft traurig langweilig. Dir auch? Nein, nie. Aha. Schreinermeister langweilen sich nie. Nein, ich jedenfalls nicht. Ui, das muss ja sehr schön sein. Meinst du eigentlich ich? Also ich könnte auch ein bisschen Schreinermeister werden. Nur ein ganz kleines bisschen. Ein bisschen? Ja. Ja, kannst du es einmal probieren. Ein bisschen klein bist du halt doch für die Arbeit. Ja, da werde ich eben ein Kleinarbeitsschreinermeister. Naja, kannst mir schon was helfen. Nein, helfen kann ich leider nicht. Schließlich will ich ja nicht ein Helfermeister, sondern ein Schreinermeister werden. Und außerdem klingt helfen nach... Nach Heinzelmännchen, ja, ich weiß. Ja, scheußlich. Ja, aber wenn du Schreiner werden willst, da wirst du nicht drum rumkommen. Da muss man zuerst helfen, damit du was lernst. Und erst wenn du was gelernt hast, kann auch was Vernünftiges dabei rauskommen. Also, weißt du, alles darf dabei herauskommen, nur nichts Vernünftiges. Das, ach so. das ist ja gegen alle Koboldsgesetze, die es überhaupt gibt. Da könnte ich ja gleich ein Mensch oder ein Gartenzwerg werden. Vernünftiges, wie das schon klingt. Nymph. Geh jetzt, reg dich nicht auf. Nymph. Ich habe ja nicht gesagt, dass du Schreinermeister werden sollst. Das war ja dein Einfall. Nymph. Und außerdem wäre es ja doch nichts für dich, weil du ja mit dem Leim umgehen musst und weil es doch mit dem Leim so allerhand Koboldsgesetze gibt, oder? Ja, schon, aber man kann ja auch statt Leim viele Nägel nehmen, nicht? Nägel. Nägel sind ja was sehr Schönes. Ja, bloß treffen muss man es, wenn man drauf hat. Sonst hat man sie auf den Daumen. Ja, aber nicht auf unsichtbare Daumen. Weißt du, ich schlage nur dann Nägel rein, wenn du wegschaust. Und dann kann ja gar nichts passieren, weil ich ja dann so unsichtbar bin, dass ich nirgendwo einen Daumen, sondern überall nur einen Nagel sehen kann. Ach so. Und ja. Und der Nagel, der wundert sich, weißt du, weil er ja gar nicht sieht, wer ihm den Hammer auf den Kopf schlägt. Ach so. Das ist ein Spaß. Mhm. Ja, das ist nämlich ein Koboldspaß. Und das hat überhaupt nicht mit diesen fleißigen Heinzelmännchen zu tun. Also ich meine, diesen nymphigen da, ja. Nicht wahr? Mit denen ja. Hat das nichts nein, zu tun. Nein, überhaupt nichts. Nein, also dann werde ich jetzt mal gleich Schreinermeister werden. Und du gibst mir jetzt gleich mal Nägel und Holz. Und ich fange gleich an, wenn du wegschaust, zu meistern. Also ich meine, du weißt schon, zu dingseln, ja. Zu schreinern. Ja, sagen wir lieber zum Nageln. Also, von mir aus kannst du ja nicht schaden, wenn du was lernst. Und kann gar nicht schaden, wenn du lernst, einen Nagel wo reinzuschlagen. Ob du allerdings die Kraft dazu hast. Oh, ich habe ganz fürchterliche, ungeheuerliche Kraft. Sicher habe ich nicht nur eine, sondern ich habe vielleicht sogar 17, 30 Kräfte. Ja, das werden wir ja sehen. Ja. Da habe ich ein Holzbrettel aus einem ziemlich weichen Holz. Ja. Und dann darfst du es einmal probieren. Wart, ein kleines Hammerl habe ich auch. Ui, das ist schön. Ein Hammerl und ein Brettel und ein Nagel. Ja. Toter Pumuckl, reinschlagen. Ja, jetzt schau her da. Ja. So halt man den Nagel. So. Und so schlägt man drauf. Ja. Und dann nur einmal. Ja. Nur einmal. Und nachher ist er schon drin. So, und jetzt probier's. Also, so hält man den Nagel und so gibt es ein... Jetzt schau weg. Ja, ich schau schon weg. Und so gibt es ein Schlagel. Au! Au, du hast hergeschaut! Du hast hergeschielt! Entschuldige, ganz unwillkürlich habe ich hingeschaut. Tut's weh? Nein. Ja, also jetzt schau ich bestimmt nicht mehr. Ich gebe da an meine Arbeit. Ja, das tut nämlich überhaupt, aua, überhaupt nicht weh. Aber dem Nagel, dem, aua, dem wird's gleich wehtun, jawohl. Also, so hält man den Nagel und so... schau her, ich hab den Nagel getroffen, er steckt schon in dem Holz. Mhm. So, und dann noch einmal, und dann noch einmal, und noch einmal, und noch einmal, einmal. Juhu, der Nagel ist drin. Tatsächlich, ja, du stellst dich gar nicht so deppert an, würde ich allerweil meinen. Ja, mach nur weiter, sind ja Nägel genug da. Ja, ach. 14,30 Nägel werde ich in dieses Brett und in dieses Brett werde ich, also in dieses Brett werde ich jetzt folgende... Nein, nix da, nix da. Da werden nur in die Brettel geschlagen, die ich dir gebe, gell? 48. Aber wenn du das gut kannst, dann nageln wir mal ein kleines Kisterl miteinander, mit dem Deckel drauf, ja? Oh ja, und in die Kiste, da kommen lauter schöne Sachen rein, also Schokolade zum Beispiel und Nägel auch und Hobelsteine und dann noch vielleicht ein paar Bonbons. Ja, dann aber jetzt übst du erst ein bisschen, komm. Ja, ich übe, ist mir schon kein bisschen mehr langweilig. Das ist so dumm, dass ich nicht schon lange Schreinermeister geworden bin. So, also jetzt nehme ich hier den Nagel. So, und beim Schlag auf den Nagel, da wird mir sehr behagel. Ich schlage alle Tage, so lang als ich magel. Und bald wird's ein Kistel, kommt rein nix als Mistel. Und Pumuckl ist der reinste Nagistel. Was ist denn dieser Nagistel? Ein Nagistel, also ein Nagistel, das ist ein Schreinermeister, der einen Nagel in ein Kistel schlägt, ist doch klar. Und deshalb heißt er Nagistel. Ganz klar, das ist ein ganz neuer Beruf. Ja, das ist ein ganz... Aber jetzt muss der Nagistel eine Zeit lang aufhören. Da kommt nämlich gerade der Kunde über den Hof. Aber wenn ich aufhöre, dann wird mir doch wieder so langweilig. Ja, kannst du ja danach wieder weiter nageln, wenn der fort ist. Ich will aber auch nageln, wenn er da ist. Ja, was meinst du, was der Mensch denkt, wenn da herin jemand nagelt, den er nicht sieht? Den Kunden habe ich los. Komm jetzt, sei brav und hör auf. Aber ich könnte doch vielleicht... Kannst ja inzwischen in die Küche aufgehen und ein bisschen was essen. Das Nageln macht ungeheuer hungrig, Pumuckl, glaub mir's. Nein, das Nageln macht überhaupt nicht hungrig. Und ich glaub dir es auch nicht, aber bitte. Ich gehe trotzdem mal in die Küche rauf, weil ich glaube, dass ein Stück Wurst auch gut ist, wenn man keinen besonderen Hunger hat. Du, lass den Hammer da, Pumuckl. Nein, ich brauche den Hammer jetzt immer und immer. Jawohl, weil er sehr gut gegen Langeweile ist. Jawohl. Grüß Gott, Herr Eder. Grüß Gott. Windlechner ist mein Name. Herr Eders, Sie wurden mir von Herrn Heinrich empfohlen, als hervorragender Restaurator von Alte Sache. Naja, da hat er ein bisschen übertrieben, der Herr Heinrich. Es kommt halt drauf an, was es ist, ne? Wissen Sie, ich habe einen sehr alten Schrank mit wunderbaren Beschlägen. Mhm. Aber durch den Transport hat er etwas Schaden gelitten. Ja. Weil die Beschläge müssten wieder richtig befestigt werden. Ja. Und Wurmstichgestell neu behandelt. Mhm. Also eine Sache, für die man Fingerspitzengefühl braucht, gell? Und da dachte ich... Hab ich mir's doch gedacht, dass der da drum rumhämmert. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbrochen habe, ist es bloß... Ja, ich verstehe. Es macht mich auch nervös, gell? Wenn man über meinem Kopf herumhämmert. Ja. Also, ich dachte, Sie sollten sich das mal anschauen. Ja, da muss ich schon erst sehen. Da muss ich wirklich gleich nachschauen. Zu freundlich, wenn Sie gleich mitkommen. Ich bringe Sie im Wagen hin. Das ist nicht weit. Nein, ich habe gemeint, ich muss nachschauen, auf was der da hämmert. Ach so. Aber ich meine, das Haus wird schon nicht einfallen. Nein, das nicht. Bloß einen Schaden kann er anrichten, nicht? Wer? Der da droben. Herr Windlechner, ich komme vorbei und schau mir's an. Geben Sie mir Ihre Adresse und entschuldigen Sie mich jetzt bitte. Ja, bitte, bitte. Aber Sie sagen es mir noch schnell, wann Sie vorbeikommen. Ja. In einer halben Stunde vielleicht? Ja. Ich meine, das wäre sehr schön. Ja, in einer halben Stunde ist schon recht, ja. Hier haben Sie meine Visitenkarte. Also, ich warte auf Sie, ja, gell? Ja, ja, ja, ist schon gut. Also, auf Wiedersehen, Herr Windlechner. Ja, bis gleich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Es kommt Gott sei Dank aus der Küche und nicht aus der Stube. In der Küche kann er so viel gar nicht anrichten. Und Viere hämmert. Pumucke, was tust denn? Hör mit der Hämmerei auf. Du machst bestimmt was hin. Pumucke, bist du narrisch? Nein, ich bin schreinerisch. Guck mal hier, wie schön dein Küchenstuhl wird. Ja, du bist ja wohl total übergeschnappt. Haut der mir Nägel in den Stuhl sitzt. Ja, was meinst du, wo ich mich jetzt hinsetze? Ja, auf die Nägel? Natürlich, die sind ja sehr schön und bequem, die Nägel. Ich hab noch einen Triangel in der Hose. Was für ein Ding? Ein Triangel, so nennt man aufgerissene Hosen. Nein, überall hast du ins Holz nicht geschlagen. Der Stuhl schaut aus. Ja, aber eine Triangelhose wäre ja auch ganz schön. Und der Stuhl, der sieht jetzt nagelneu aus. Ja, das ja, kann man ich habe noch nie so was nagelneu genageltes gesehen. Und mir war auch kein bisschen langweilig dabei. Also Nageln ist so was Schönes. Ja, jetzt kannst du zum Nageln noch was dazulernen, nämlich mit der Beißzange die Nägel rauszuziehen. Wieso? Die Nägel müssen alle wieder raus. Nein, es müssen ja noch viel mehr Nägel hinein. So viele, dass man auch wirklich bequem sitzt, weißt du? Nix da, alle werden rausgezogen. Nein, ich habe mir eine so große Arbeit gemacht und ich will mir noch eine größere Arbeit machen. Ich muss weggehen, Pumuckl. Der Kunde wartet auf mich. Kann man dich wirklich keine Sekunde allein lassen? Doch, das kann man schon. Vielleicht ziehe ich einen Nagel aus dem Stuhl wieder heraus und, ja, was mache ich dann mit dem Nagel? Ah, den mache ich dann woanders wieder rein. Um Himmels Willen. Also ja. Am besten ist, ich nehme dich zum Herrn Windlechner mit, sonst kriege ich ja kein ruhiges... Nein, ich will hier bleiben. Ich will nicht mein Hammer. Du darfst mir meinen Hammer nicht wegnehmen. Du kriegst ihn wieder, wenn wir zurückkommen, ja? Also du kriegst nachher ein Brettl zum Zusammennageln. Oh. Aber ich kenne dich. Allein darf ich dich jetzt nicht lassen. Das wäre der Ruin für meine ganze Einrichtung. Oh, nein. Die Einrichtung wäre kein bisschen eine Ruine. Ruinen fallen nämlich auseinander und Nägel halten ja die Ruinen zusammen. Nix da, du kommst mit. Schau, ich zieh den Mantel an mit den großen Taschen und du darfst dich in die Tasche setzen. Du tust doch sonst so gern, oder? Ja, sonst schon, aber heute mag ich den Hammer und nicht die Tasche. Kriegst ja den Hammer später wieder, aber bloß unter meiner Aufsicht und in der Werkstatt. Und jetzt gehen wir, komm. Wirst sehen, dass es beim Herrn Windlechner viele schöne Sachen gibt. Gibt's da auch einen Hammer? Ja, vielleicht auch einen Hammer. Na gut, dann komme ich vielleicht mit. Pumuckl. Ja gut, ich komme mit. Pumuckl, versprich mir, wenn's wirklich wo einen Hammer siehst, dass dort nicht damit loshämmerst. Nein. Schau, du bringst mich ja nur in eine greisliche Verlegenheit. Ja. Wirst doch so lange aushalten, bis wir wieder daheim sind. Und dann, weißt du was? Nein. Dann darfst gleich ein Kistel nageln. Ich helf dir. Wird eh schon Feierabend sein, bis wir heimkommen. Eine richtige Kiste? Also so wie ja. Eine richtige Kiste mit einem richtigen Deckel? Mit einem richtigen Deckel. Wo man auch richtig was reintun ja, kann? Ja, genau. Aber nur, wenn es beim Windlechner nicht hämmerst und nichts runterschmeißt und sonst nichts anstellst. Nichts. Nichts darf man von dir merken, gell? Ja. Also nichts hämmern und nichts runterschmeißen und was noch nicht nichtsiges? Nichts merken soll man von dir. Mucksmeißelstaat muss sein. Ja, also du meinst Muckskistelstaat. Ja. Mucksmäuse mag ich nämlich nicht. Ja. Also Mäuse, ja, wie das gut, auch schon wieder von klingt. Mir nach einem Muckskistelstaat. Muckskistelstaat. Ist das ausgemacht? Ja, ich werde eben immer an die Kiste und an den Hammer denken. Und dann wird mir das Ausgemachte schon nichts ausmachen. Also dann, ja komm, dann gehen wir jetzt schnell, dann kommen wir ja auch schnell wieder. Komm. Der Pumuckl kam also, bequem in der Manteltasche sitzend, bei Windlechners an. Da allerdings musste er aus der Manteltasche raus, denn der Herr Windlechner bestand darauf, dass der Meister Eder den Mantel an die Garderobe hängte. Legen Sie doch bitte ab. Ja, das ist doch gemütlicher, ja. Gell? Ich darf Sie doch zu einem Gläschen einladen, gell? Ja. Ich meine, es ist ja zu liebenswürdig, dass Sie gleich gekommen sind. Nein, vielleicht kann ich es gleich an Ort und Stelle richten, nicht? Dann braucht man den Schrank nicht erst lang zu mir transportieren. So, geben Sie mir doch Ihren Mantel her. Schön, ja. Meine Frau wird auch gleich kommen. So, und jetzt kommen Sie bitte schön rein. Ach, danke. Aha, ja, das ist ja der Schrank. Ja, sehr schön ist der. Ein wirklich altes Stück. Ja, Gellitze, Gellitze. Sie sehen an dem kleinen Hammer, den ich da liegen habe, dass ich schon selbst versucht habe, diese winzigen Nägelchen wieder reinzukriegen. Ja. Aber das Holz ist schon zu, wie soll ich sagen, ausgeleiert. Ja, ja, ja. Nein, wissen Sie, das ist eine Geduldsfrage. Also entweder macht man das Ganze da ab, dort die Nagelstellen ganz fein verkitten, macht es dann wieder hin, oder... Ja, versuchen kann ich's ja. Geben Sie mir bitte mal das Hammerl her. Ja, dort auf dem Tisch habe ich's hingelegt. Auf dem Tisch? Ja, da liegt nichts. Aber doch, ja. Wirklich, da liegt keiner. Aber ich habe den Hammer doch gerade noch gesehen. Na ja. Ja, vielleicht ist er runtergefallen. Nein, runtergefallen ist er auch nicht. Das ist aber doch rätselhaft. Ich meine, bin ich denn schon so zerstreut, dass ich ihn in Gedanken wieder raustragen habe? Also, naja, man wird alt und gedankenlos. Ja, sowas passiert jedem. Aber schauen wir lieber, ob das Hammerl nicht vielleicht da unten am Sofa liegt oder unterm Schrank. Aber Herr Eder, also ich meine, so zerstreut bin ich ja nur auch wieder nicht, dass ich den Hammer unter das Sofa lege. Naja, es könnte ja sein, dass er wohl runtergerutscht ist, nicht? Aber Herr Eder, da... Wo? Aus Ihrer Rocktasche, da schaut ja der Stiel raus. Ha, das suchen wir alle zwei und Sie haben den Hammer in der Tasche. Also sowas, also da schlagt's doch 13. Das ist doch kein Beinbruch, Hauptsache wir haben den wieder. Ja, also entschuldigen Sie vielmals, gell, an das habe ich gar nicht gedacht, dass er in meiner Tasche sein könnte. Aber bitte, ich meine, das sind so Handwerkerangewohnheiten, gell? Sie sind gewöhnt, Werkzeug in Tasche zu stecken. Ja, das geht ganz im Unterbewusstsein. Ja, schon, aber das Unterbewusstsein, das soll sich nicht nur einmal erwischen lassen, dass mir was in Taschen steckt. Also jetzt probieren wir es einmal, gell? Sie, Herr Windlechner, haben Sie nicht ein kleines Zangerl? Aber natürlich. Moment, ich hole es gleich. Ja. Also weißt, Pumuckl, du hast doch versprochen, dass du brav bist. Ich bin ja auch sehr brav heute. Also ich habe mich in deine Tasche gesetzt und nichts gehämmert, nichts runtergeworfen, nichts angestellt. Also ganz wie wir es ausgemacht haben. Mhm, ja, und der Hammer in meiner Tasche? Den habe ich nur zum näher anschauen mit in die Tasche genommen. So. Also anschauen, das ist ja nichts Böses. Nein, aber anschauen hättest du noch auf den Tisch können. Nein, nicht so anschauen. Nicht von allen Seiten, weil ja eine Seite liegt ja immer auf dem Tisch. Nicht? Okay, und da kann ich sie ja nicht sehen. Und wenn ich den Hammer umdrehe, damit ich die andere Seite sehe, dann fällt es ja auf und man merkt, dass da was nicht stimmt. Und ich habe doch versprochen, dass man von mir nichts merkt. Ja, sehr gut jetzt. Ja. Also das war sehr schlau und sehr gemütlich von mir, den Hammer in deiner Tasche anzuschauen. Ich bin ganz blöd da gestanden. Nein, du bist ganz wie immer da gestanden. Okay. Und der Hammer, das ist ein sehr feiner Hammer. Also so einen Hammer könnten wir sehr gut gebrauchen. Du, untersteh dich. Da bringen sie ja schon das Zangerl. Ist das Richtige? Genau. Und jetzt wollen wir sehen, ob wir ganz vorsichtig den Beschlag runterbringen. Der Meister Eder arbeitete mit großem Fingerspitzengefühl, um ja nichts zu beschädigen. Der Herr Windlechner sah ihm interessiert dabei zu. Und dann kam unweigerlich der Augenblick, wo der Meister Eder wieder zu dem Hämmerchen greifen wollte. Er griff ins Leere. Herrschaftszeiten! Was ist, Herr Eder? Ja, der Hammer ist wieder weg. Dabei habe ich gerade gesagt, dass... Vielleicht haben Sie ihn aus Versehen wieder in Ihre Tasche gesteckt, hä? Meine Tasche? Nein, der rechten ist er nicht. Der linken auch nicht. Aber ich habe den Hammer bestimmt nicht gehabt. Ich habe ihn auch nicht raustragen oder sowas. Ja, dann hat er ihn versteckt. Wer? Mein Unterbewusstsein. Unterm Sofa ist er nicht. Unterm Sofa Kissen ist er auch nicht. Aber Eder, wie soll denn der Hammer auch dorthin kommen? Sie haben ihn auch nicht zufällig in Ihrer Tasche, Herr Windlechner. Nein, sehe Sie selbst. Als Nichthandwerker neige ich auch gar nicht dazu, Werkzeuge versehentlich einzustecken. Mhm, ja. Also zum Kuckuck, her mit dem Hammer! Ich glaube, diesen Befehl müssen Sie an sich selber richten. Ihre hintere Hosentasche macht einen verdächtig ausgebeulten Eindruck, wie ich eben bemerke. Na, das darf nicht sein. Pfeigrot in der hinteren Hosentasche. Also, wenn Sie sich nicht gebückt hätten, da hätte ich's gar nicht gemerkt. Aber so hat's aus Ihrer Jacke rausgeschaut. Ja, also, jetzt stehe ich sauber da. Jetzt müssen Sie ja meinen, ich will Ihren Hammer mitnehmen. Also, das ist mir jetzt so peinlich. Ich kann's Ihnen gar nicht sagen, wie. Aber Herr Eder, ich bitte Sie, schließlich ist ein Hammer ja kein Wertobjekt. Ja, trotzdem. Also, sowas. Dagegen muss man direkt ein Mittel erfinden. Ah, nein, so schlimm ist es doch auch wieder und nicht. Und ob das schlimm ist, ich könnte Ihnen ja da eine Geschichte erzählen, die das alles erklären täte, aber da täten Sie mich für verrückt halten. Aber wir machen was anderes. Haben Sie Sicherheitsnadeln da? Schon, aber wozu Sicherheitsnadeln? Ja, ganz einfach. Ich stecke damit alle Taschen zu. Aber warum denn das? Wenn Sie ein bisschen große Sicherheitsnadeln hätten, die man nicht so leicht aufbringt. Aber Herr Eder, ich meine, stecken Sie doch ruhig das Werkzeug ein und bevor Sie gehen, können Sie ja die Taschen wieder ausleeren. Nein, ich will grundsätzlich verhindern, dass irgendwas in meine Taschen reinkommt, aus erzieherischen Gründen. Verstehen Sie mich? Nein, eigentlich nicht. Aber wenn Sie meinen... Da rufe ich jetzt meine Frau, die hat in ihrem Nähzeug genug Sicherheitsnadeln. Ja, bittchen. Jutta, komm doch bitte mal rein. Ha, die wird nicht wenig lachen über ihre Art Selbsterziehung. Die Frau Windlechner musste wirklich lachen und der Meister Eder lachte mit, weil es ihm als das Beste schien, die Sache ein bisschen ins Komische zu ziehen. Und dann arbeitete er mit zugesteckten Taschen weiter. Der Pumuckl aber lachte nicht. Ihm einfach die Taschen zu versperren, das fand er gar nicht lustig. Aber gab es nicht noch mehr Taschen? Hing da nicht im Flur noch Meister Eders Mantel mit großen Manteltaschen? Na, da wollte es der Pumuckl aber dem Meister Eder zeigen, dass die albernen Sicherheitsnadeln gar nichts gegen die Schlauheit eines Kobolds ausrichten können. Er musste nur warten, bis der Meister Eder ganz mit der Arbeit fertig war. So, Dalle, das hätten wir jetzt. Die Beschläge nehme ich mit, die müssen gesäubert und hergerichtet werden. Und für das Holz drunter und das Wurmstichige da bringe ich was mit, wenn ich nächste Woche komme. Und nachher machen wir die Beschläge wieder drauf. Also da kann mir jetzt nichts mehr herausbröckeln und so? Nein, das halt dann ganz einwandfrei. Also da bin ich sehr froh, Herr Eder. So, und jetzt trinken Sie endlich das Gläschen Wein, das ich Ihnen hingestellt habe, gell? Dankeschön, gern. Also dann, Prosit. Ja, und die Sicherheitsnadeln, die können wir ja jetzt wieder aus Ihren Taschen entfernen. Nein, die bringe ich Ihnen das nächste Mal zurück. Nicht, dass nur in der allerletzten Sekunde Ihr Hammerl doch verschwindet. Also, Sie misstrauen sich aber sehr. Mit gutem Grund, Herr Windlechner, mit gutem Grund. Also dann, Herr Windlechner, bis in 8 Tagen, gell? Ja, sehr schön. Vergessen Sie Ihren Mantel nicht? Nein. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Als der Meister Eder gegangen war, kehrte die Frau Windlechner die Spuren seiner Arbeit weg und wollte dann das Werkzeug aufräumen. Suche ich manchmal Freude, Fritz? Ja. Du, sag mal, Fritz, hast du die Zange und den Hammer schon aufgeräumt? Nein. Na, wo hat die denn der Herr Eder hingelegt? Alle, ich glaub, da neben der Schrank. Im Schrank? Nee, keine Spur. Ach, ja, da hat er sie vielleicht draußen im Flur. Im Flur? Warte mal. Nein, da liegt auch nichts. Halt, sag mal, das gibt's doch wohl nicht. Er hat sich doch alle Taschen zugesteckt. Merkwürdiges Benehmen zwar. Also weißt du, ganz geheuer war mir dieser Herr Eder nicht. Er macht doch so einen ehrlichen Eindruck. Also ein sehr sympathischer Mann. Ja, schon, aber... Aber vielleicht ist er einfach krank. Du verstehst, Es gibt Menschen, die krankhafte Sucht haben zu stehlen. Ja. Die können nicht anders. Die wehren sich selber dagegen, aber sie können einfach nicht anders. Kleptomanie nennt man das. Mein Gott, Jutta, du hast recht. Drum auch die Sicherheitsnadelschicht. Er wollte sich selber daran hindern, das Werkzeug zu stehlen. Und dann hat er es trotzdem in die Manteltasche gesteckt. Das ist ein Kleptomane. Oh Gott, mir wird ganz zweierlei. Ein Verrückter in unserer Wohnung. Das ist ja furchtbar. Also weißt du, dass der Herr Heinrich den Mann empfohlen hat? Also wie kann man nur jemanden empfehlen, der solch eine Veranlagung hat? Reg dich doch nicht so auf. Aber sag nur, was machen wir, wenn der Herr Eder mit den Beschlägen wieder zurückkommt? Alles unter Verschluss halten. Das ist ja schrecklich. Ach, ich rufe sofort Herrn Heinrich an, auf der Stelle. Diesen Herrn Eder, so leid er mir tut, darf er nie mehr empfehlen. Und schon griff die Frau Windlechner zum Telefon. Auch der Herr Heinrich war äußerst bestürzt. Aber noch jemand anderem stand es bevor, bestürzt zu sein. Als der Meister Eder nämlich zu Hause den Mantel auszog, hüpfte der Pumuckl aus der Tasche und hielt triumphierend Hammer und Zange in seinen Händen. Ätsch! Sicherheitsnadeln nützen gar nichts. Pumuckl ist schlauer als alle und jetzt kann ich erst richtiger Schreinermeister werden, weil ich nämlich eine eigene kleine Zange und einen eigenen kleinen... Das ist doch nicht wahr, das ist doch... Doch, das ist schon wahr, ja. Ja, bist du denn wahnsinnig? Nein, hammer sie nicht. Ja, hast du denn überhaupt keinen Verstand? Doch. Hast du denn nicht gemerkt, in was für eine Verlegenheit ich sowieso schon war? Ich war ja auch in einer Verlegenheit. So? Ja, wenn man mir alle Taschen zusperrt und wenn man mir überhaupt kein bisschen Vergnügen gönnt. Hier durfte ich ja schon nicht Nägel in den Stuhl schlagen und dort, da darf ich ja nicht mal einen Hammer anschauen und überhaupt darf ich nie was. Komm jetzt, gell. Jetzt darf ich sicher auch keine Kiste machen, obwohl ich einen so schönen Hammer habe. Und Schreinermeister darf ich auch nicht werden. Nein, jetzt darfst du nur eins, das wieder in Ordnung bringen. Die Sachen müssen zurück. Ja, da gib's doch zurück und den Pumuckl auch gleich. Gern, wenn ich wüsste, wen. Ich will aber lieber da bleiben und ich will sogar Schreinerhelfermeister werden. Wie ein Heizelmännchen. Na. Spar dir deine Versprechungen, davon habe ich nichts. Jetzt gilt nur eins. Bringst du das wieder in Ordnung, was du angestellt hast oder nicht? Ich kann da nicht hingehen und sagen, dass ich das Werkzeug eingeschoben habe, obwohl ich mir extra alle Taschen zugesteckt habe. Ja, da schäme ich mich ja zu Tod. Du bringst es zurück, denn du hast es mitgenommen. Aber ich kann doch nicht hingehen und sagen, hier ist der Hammer wieder. Doch. Und weil die Leute mich doch nicht sehen können, schwebt dann der Hammer ins Zimmer. Die sterben ja vor Schrecken. Ja, du kannst ja das Werkzeug zum Beispiel aufs Fensterbrett legen. Da wird ja schon ein Fenster offen sein. Aber das ist doch im ersten Stock. Ich kann doch nicht mit Hammer und Zange in der Hand in den ersten Stock klettern. Dann binde ich dir das um den Bauch. Aber dann sehen ja die Leute einen Hammer klettern und eine Zange. Und dann mach's noch. Dann fangen sie mich und den Hammer und die Zange und da fürchte ich mich ja, fürchte ich. Pumuckl, hör gut zu. Entweder du bringst es in Ordnung, weil du einsiehst, in was für eine Verlegenheit du mich gebracht hast. Oder? Nix oder. Strafen nützt ja nichts bei dir. Gescheiter, wenn's du wie ein Tätst, aber das ist ja hoffnungslos. Oh, bitte. Du brauchst sowas gar nicht so traurig zu sagen. Ja, es macht mich halt traurig. Das Gutsein und das Reden, das alles nützt ja nichts. Und wenn es doch was nützt, wenn es dunkel wird, wenn ich dann alles so mache, wie du es gesagt hast. Dann wollen wir weiterreden. Ob ihr es glaubt oder nicht, der Pumuckl ist in den ersten Stock geklettert und hat den Hammer und die Zange säuberlich durch ein offenes Fenster in die Wohnung von Windlechners gelegt. Und jetzt war es die Frau Windlechner, die sich schämte. Fritz? Ja? Da ist das Werkzeug, ja, auf dem Fenstersims. Och, und da hat keiner von uns hingeschaut. Tatsächlich. Ah, das ist mir aber jetzt peinlich, so den guten Herrn Eder zu verdächtigen. Ja, ich hab das ja gleich gesagt. Ja, ein Kleptomane, nein, ist mir das peinlich. Als der Meister Eder nach 8 Tagen wiederkam, strömte das Ehepaar über vor Liebenswürdigkeit. Keiner sprach mehr von Sicherheitsnadeln, auch der Herr Eder nicht. Und nicht das Geringste verschwand, und das, obwohl der Pumuckl wieder dabei war. Er wollte nämlich beweisen, dass er dazulernen kann. Und noch was wollte er. Aber das sagte er erst, als der Meister Eder mit seinem Pumuckl wieder zu Hause war. So, und jetzt habe ich nicht nur nichts weggetan, sondern sogar eine Schraube, die du selbst runtergeworfen hast, wieder auf den Tisch gelegt. Ja, das war nett von dir. Da habe ich doch was gelernt, oder? Ja, ein bisschen was. Hoffe ich wenigstens. Und darf ich jetzt weiter lernen? So, ja. Was willst du denn lernen? Ja, ich will jetzt lernen, wie man eine ganz, ganz kleine Kiste macht. Ja, ich gebe dir aber jetzt ungern ein Werkzeug in die Hand. Da ist mir vor gar nichts sicher. Ja, und wenn du das Werkzeug selber in der Hand behältst, also wenn du mir eine feine kleine Kiste machst, in die ich vielleicht, also nicht gerade einen Hammer lege, aber vielleicht eine kleine Zange. Eine Zange? Ja, eine Zange. Wozu den Tisch? Ja, damit ich die Nägel herausziehen lerne für den Fall, dass so ein Nagel einfach von selber so frech ist und sich in ein Holz hinein nagelt. Du, das glaube ich kaum, dass das ein Nagel tut. Komm wirklich. Oh, traue keinem Nagel. Aber das heißt, Janne, ich glaube es ja eigentlich auch nicht. Aber wenn wir, weißt du, wenn es mir wirklich mal wieder sehr langweilig ist, dann kann ich ja die Zange nehmen und einen Nagel suchen. Mhm. Ja. Naja, jetzt ja. Machen wir halt einmal miteinander ein Kistel. Was wir dann reintun, das sehen wir doch. Ja, was wir reintun, das sehen wir nachher. Aber was wir drauf tun, das will ich jetzt schon sehen. Was tun wir denn drauf? Jetzt ein Schild tun wir drauf, ein Schild. Und auf das Schild schreibst du, ja. Schreinermeister Pumuckl. Und weißt du, das schaue ich mir dann immer an, wenn mir langweilig ist. Naja, also... Ja, das ist ja ungefährlich, das können wir ja machen. Ja, und später, ganz später, also wenn du diese Geschichte mal vergessen hast, dann werde ich vielleicht ein Schreiner-Kleinmeister, ja? Mhm, ja, wenn ich's vergessen hab. Aber das dauert noch eine Weile. Nun, bis jetzt hat es der Meister Eder noch nicht vergessen, aber das Kisterl hat er gemeinsam mit dem Pumuckl geschreinert. Übrigens, falls sich jemand in letzter Zeit an einem herausstehenden Nagel ein Loch in die Hose gerissen haben sollte, der Pumuckl kann nichts dafür. Er hat nämlich seit dieser Geschichte keine Nägel mehr in Stühle geschlagen, auch nicht in Bänke, höchstens in seine kleine Kiste. Und daran kann niemand mit der Hose hängen bleiben.